Упражнение 24, страница 140. Ist Oskar Diplom-Ingenieur? Ist er verheiratet? Besteht seine Familie aus 4 Personen? Hat er Kinder? Ist seine Frau berufstätig? Führt Oskars Mutter den Haushalt? Arbeitet Oskars Vater als Baufacharbeiter? Baut seine Brigade Wohnhäuser?